Kundgabe 5637, empfangen durch Bertha Dodder am 27.03.1953. Verheißung des Lebens. Tod. Kraftlosigkeit. Keiner kann leben, dem ich nicht das Leben gebe. Doch er kann sein und sich im Zustand des Todes befinden. Denn Todsein bedeutet, nicht völlig vergangen zu sein, sondern zu bestehen in völliger Ohnmacht und doch zu wissen von der eigenen Existenz. Das rechte Leben aber ist, in Licht und Kraft wirken zu können und selig zu sein und im gleichen Willen mit mir seine Kraft zu gebrauchen. Und dieses rechte Leben kann nur ich dem Wesen geben durch Zufuhr von Licht und Kraft, also Zufuhr des Lebensstromes, der unbegrenzt ist. Diese Kraftzufuhr aber ist abhängig von dem Wesen selbst, weil eine gewisse Empfangsfähigkeit und Willigkeit dazu gehört, weil meine Kraft keinem Wesen wider dessen Willen zugeführt wird und weil auch die Gestaltung des Wesens so sein muss, dass der Kraftstrom ein geeignetes Gefäß findet, weil sonst das Wesen gezwungen würde zum Tätigsein und dann nicht selig sein könnte. Ohne Kraft aber ist das Wesen in einem Erstarrungszustand, im Zustand des Todes, in völliger Regungslosigkeit. Und doch fühlt es seinen Zustand als Qual, weil es schon den Zustand der Freiheit gekannt hat und also zurückgegangen ist, anstatt vorwärts, wie es seine Bestimmung war. Doch den Tod habe ich nicht dem Wesen gegeben, sondern das Leben. Das Wesen selbst aber strebt freiwillig von mir als dem Lebensspender ab und dem Tode zu. Das heißt, es wehrte sich gegen meinen Liebekraftstrom und fiel in einen Zustand der Kraftlosigkeit, ohne zu wissen, dass dieser ewige Qual und Finsternis bedeutet. Es muss das Wesen selbst danach wieder verlangen, was es einst verschmäht hat. Es muss aus freiem Willen meine Kraft wieder anfordern, die es einst ablehnte. Und diese Aufgabe muss es als Mensch im Erdenleben erfüllen, meine Liebekraft zu erwerben und sich selbst so zu gestalten, dass diese meine Liebekraft einströmen kann in das Wesen, sodass es nun wieder belebt wird von meiner Kraft und nun tätig sein kann und glückselig ist, dass es also lebt und sein Leben ewig nicht mehr verliert. Jedes Wesen wird also leben, das von meiner Liebekraft durchflutet ist. Und jedes Wesen ist tot, dem diese Liebekraft fehlt. Nimmermehr aber bedeutet Tod ein Ausgelöschtsein, einen Zustand des Vergessens, der Empfindungslosigkeit oder der Ruhe. Es ist vielmehr ein unvorstellbarer Qualzustand, der nur behoben werden kann durch Kraftzufuhr, die das Tote wieder belebt und ihm die Fähigkeit gibt zu einer Tätigkeit. Ihr aber sollt leben ewiglich. So lautete meine Verheißung. Ich also kann euch das Leben geben und ich will es euch geben, so wie ihr euch nur öffnet für meinen Liebekraftstrom, so wie ihr euch nicht mehr dagegen wehret, wie ihr es einstens getan habt. Ich kann euch aber nicht zwingen zur Annahme meiner Liebekraft. Und darum sind unzählige Wesen tot, weil sie selbst nicht nach dem Leben verlangen, weil sie selbst nichts tun oder getan haben, um sich Kraft zu verschaffen, um das ewige Leben zu erwerben. Und darum sind alle diese Wesen in großer Not, in tiefster Finsternis, wo sie doch leben könnten in Licht und Kraft und Herrlichkeit. Doch solange sie mich verschmähen, kann ich ihnen nicht die Kraft zuleiten. Ich kann ihnen nur immer wieder meine helfende Hand entgegenstrecken, dass sie diese ergreifen und sich nun beleben lassen von mir. Darum wird meine Liebe unablässig tätig sein, auf diese Wesen einzuwirken. Und es wird auch meiner Liebe immer ein Rettungswerk gelingen. Doch ewige Zeiten können vergehen für die Wesen, bis sie selbst sich nach Licht und Kraft sehnen, bis sie dem Zustand des Todes entfliehen möchten und nun erweckt werden können zum Leben, das sie dann aber ewig nicht mehr verlieren. Amen.